ass motherfuckers. We live in a dream world, can't you see? A world of living fantasy. A place where your dreams become your own reality. Sag mal, welche der Buddelkiste oder was? Feuerschweine! Die Hände! Und klatschen! Und hüpfen! So, jetzt alles am Anfang! Einfach für die Feuerschweine! Dreams become